wenn ich reinkommen würde, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das erzählen wollte, hat es keinen interessiert. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel Programmierer. Ich lerne in einem ganz anderen Universum, als ich damals gelehrt habe. Ich meine, ich habe mein altes Universum mit in das neue Rinnen gezahlt. Ne? Ideologisch gesehen ist das für mich immer noch alles voll okay. Ne? Aber ich lerne in einer ganz anderen Gedanken als damals. Und das sind Sachen, mit denen kann ich mit kaum jemandem unterhalten. Was meinst du jetzt, diese politischen Sachen, weil? Ne, ach so, meine ganze Weltsicht, alles was passiert ist in der Zwischenzeit, wie ich Technik wahrnehme, früher war Technik für mich, bäh, ja. Per se. Ja. Ne? Und Computer waren einfach böse. Ja. Klar, heute ist es mein Werkzeug, ich lehre dann so, ich lehre schon Menschen im 21. Jahrhundert. Ja, vor anderer, also ich fand da, ich glaube, dass die Köllerbacher damals auch im 21. Jahrhundert gelernt haben. Ne? Aber halt nur mit einem Aspekt der ganzen Geschichte. Also es wird der Köllerbacher ja schon eine gewisse Sturheit vorgeworfen. Es wird mir auch vorgeworfen, dass es sehr schwer ist, in diese Szene reinzukommen, wenn man das kann. Ich denke, da ist Thomas Bahn halt schon was dran. Ne? Das war abgeschottete Einheit. Das ist das, was ich was ja sagen, so eine Nivellierung. Du hast in einer ganz bestimmten Mauer gelebt, dessen, was du machen, sagen und Sinn durftest. Ne? Abweichen davon in irgendeine Richtung wäre nicht akzeptiert dann. Es gab, der Rahmen war relativ groß. Du konntest schon Punk sehen oder ein Hippie, das war egal. Ne? Ja gut, aber ich kann mich saugut erinnern. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Vor ein paar Wochen mit Alban ein Gespräch gehabt, der bis heute zum Beispiel nicht verstehen kann, warum die Jürgen zu Signalkultur S gegangen ist. Und da habe ich mir die Haare zu Berge gestellt. Er geht zu ein bisschen abwendet, als damals eben, dass man einige Leute ganz übel vorgeworfen hat, was ja schon peinlich, mehr wie peinlich ist. Weil ich konnte das saugut verstehen, was zu denen gegangen ist. Echt saugut. Und ich weiß zum Beispiel, dass es mir Genuss war, im Anfang, ich da jetzt bei Sinalco Flur essen und ich stehe bei der Hinterwart Elbstadt auch. Mhm. Das war für mich ein Genuss, dann da innerhalb wirklich so reinzudrücken. Und er hat damals auch nochmal gekocht. Ja. Und er wird halt nochmal kochen und das ist für mich schön, gewisse Pest zu fahren halt. Also gut, der Aspekt ist in dem Sinne, es gibt da unheimliche Enge. Ja. Es gibt da unheimliche Enge an, glaube ich. Und für mich macht das sich fest an so Sachen wie, dass ich nach 10 Jahren hinkomme. Ich komme ja gut gesorgt mit der Qualmau runter. Und treffe einer und der erzählt mir, dass die Welt einen neuen Platz gemacht haben und dass er die nicht so gut findet. Was ich in dem Sinn durchaus interessant finde, aber kein Thema für eine halbe Stunde. Ja schon. Dass man halt, das ist so das verzweifelte Festhalten an Gemeinsamkeit. Ne? Und gar nicht rauskriegen, gar nicht das Interesse an dem, was ist jetzt eigentlich an neuen Sachen da? Was kann der an neuen Sachen in meinen Kopf reinbringen, was mich interessieren kann? Ja? Auch andere Erfahrungen habe ich zum Beispiel gemacht in Durchen. Als die Durchen hier für ein Wochenende mal war, weil es auf so einem Seminar war, da ist die Tür hier reingekommen, ich war nach 3 Sekunden, da war ich mit der wieder vollkommen vertraut. Und wir haben den ganzen Abend hier gesessen und haben über nur neue Dinge geredet. Darüber, wie wir unsere Kinder erziehen, was sich in der Zwischenzeit so an unserer Lebensvorstellung geändert hat und was weiß ich alles. Ja. Und wir waren, das Verrückte an der Geschichte war, unsere Gemeinsamkeit hat in dem gelegen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, ah ja, nicht in dem, was vor 10 Jahren unsere Gemeinsamkeit war, unser Teppich, auf dem wir uns gemeinsam wetern. Ja gut, da muss ich dich jetzt aber schon konkret vor, weil für mich haben sich, also die Leute, mit denen ich zu tun habe, schon viel geändert, wenn ich hole. Ich bin mir das anders war als du, ich bin draußen, du bist drin. Ich war 2,5 Jahre draußen. Ja, du bist aber immer noch, wenn du redest mit den Leuten öfters als ich, ich rede mit den Leuten immer im Dorf. Und ich treffe auf den Mike, absolutes Lieblingsbeispiel. Ich treffe auf dem Mike und wir verstehen uns immer noch nicht. Obwohl es überhaupt gar keinen Grund gibt, uns nicht zu verstehen. Das ist nur so das Rumschleppen von Sachen, die sind 8 Jahre alt.